Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr. Zum letzten Mal für einige Zeit wohl jetzt Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg im UKW zu hören. In Berlin auf der 88,4 und in Brandenburg und Umgebung auf der 90,7 UKW. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ihr habt richtig gehört. Heute ist unsere letzte Sendung nicht nur in diesem Jahr, sondern auf UKW. Die MABB verbannt die freien Radios in Berlin und Brandenburg ins DAB Plus und Kabel, was auch immer das sein soll. Ich hatte es schon in der letzten Sendung gesagt, ich kenne immer noch niemanden, trotz intensiven Fragens, die oder der sowas eigentlich hört. Vielleicht können wir es gemeinsam ändern, mal sehen, wohin die Reise geht. Und bestimmt werden wir eines Tages auch wieder zurück sein auf UKW, denn dieser Quatsch, der kann einfach nicht durchgehen. Aber er ist jetzt durchgegangen. Die nächsten zwei Jahre werden wir nicht hier an gewohnter Stelle auf 88,4 in Berlin oder 90,7 in Potsdam und Umgebung zu hören sein. Trotzdem haben wir natürlich heute eine Sendung vorbereitet und die hat es von den Inhalten ganz schön in sich. Ich werde es langsam mal vorstellen. Seit dem 8. Dezember läuft ein merkwürdiger Gerichtsprozess in Berlin. Leander Schulz, seines Zeichens Kader oder Rechtsaußen, rechtsextremer faschistischer Aktivist der Partei des Dritten Weges, hat zwei Leute niedergestochen und dabei anscheinend auch sich selbst verletzt. So legen es jedenfalls die letzten Gerichtstage dar, anders als viele Meldungen im Berliner Pressehimmel es verurteilend vorher geahnt hatten. Und dieses Verfahren geht auch noch weiter. Es wird im Januar fortgesetzt werden. Was davon zu halten ist, fragte ich auf einer Kundgebung vor Gericht, wo AntifaschistInnen solidarisch mit den Angeklagten demonstrierten, und zwar am 15. Dezember. Ich war mit dem Mikrofon vor Ort, guckte mir das Ganze an und ihr werdet dieses Interview heute hier in der Sendung hören. Und dann haben wir einen Rückblick. Wir haben Mitschnitte von der Free-Mumia-Kundgebung, die am 9. Dezember stattfand. Mumia Abu-Jamal, afroamerikanischer Journalist, seit 44 Jahren in Haft, dafür, dass er als Journalist über Dinge berichtet hat, die Herrschenden nicht im großen Radio wollten, da wo er damals gearbeitet hat, und die ihn kriminalisiert haben und die ihm einen Mord untergeschoben haben, für den es keine Beweise gibt. Und es gab weltweit oder in vielen Ländern gab es Aktionen und Aktivitäten für Mumia Abu-Jamal, so auch in Deutschland, in Berlin. Und ich habe mich persönlich da eingebracht und habe natürlich auch mein Mikrofon dazu mitgenommen. Und einige der Sachen, die dort zu hören waren, die werdet ihr heute hier in der Sendung hören. Bevor wir starten, etwas Musik und dann geht's los. Ein junger, gewalttätiger Mann, in seiner Jugend Mitglied in der Jugendorganisation der NPD, jetzt in der Partei Der Dritte Weg, bastelt schon reichlich an einem Mythos, mit dem er wahrscheinlich noch viel vorhat. Jedenfalls hat er sich als Opfer eines Überfalls durch Antifas lange Zeit stilisiert, hat aber im Gerichtsverfahren, was am 8. Dezember in Moabit in einem gesicherten Gerichtssaal begonnen hat, eingeräumt, dass er diese beiden Antifaschisten niedergestochen hat mit seinem eigenen Messer und dass er sich auch nicht erklären konnte, wie seine Verletzungen zustande gekommen seien. Er hat auch ausdrücklich auf seine Gesinnung verwiesen und Mitgliedschaft in dieser Partei, dass das für ihn eine ganz wichtige Einstellung im Leben sei und dass daraus sich sein Handeln auch erkläre. Der Antrag auf Einstellung des Verfahrens, weil hier offensichtlich eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, hat das Gericht nicht stattgegeben. Es verhandelt munter weiter, obwohl am zweiten Prozesstag, am 15. Dezember, sogar Polizisten aussagten, dass sie eigentlich davon ausgegangen seien, dass auch der im Tatort vorgefundene Neonazi ein Täter sei und auch eine Anzeige gegen ihn geschrieben hätte. Die wurde aber von der Staatsanwaltschaft Berlin nicht verfolgt, sondern lediglich gegen die beiden Linken, die ihn bedroht haben sollen oder auch eingeräumt haben, ihn bedroht zu haben. Da er eben so ein gewalttätiger Nazi ist, wollten sie ihn davon abbringen, das weiterhin zu sein. Es gibt belegbare Vorwürfe im Internet, dass er sich an verschiedenen gewalttätigen Nazi-Aktionen beteiligt hat, die sich vor allen Dingen gegen Teilnehmer linker Demonstrationen oder aber auch linke Wohnprojekte gerichtet haben. Und diese Justizfarce oder dieses merkwürdige Manöver der Berliner Staatsanwaltschaft unter Duldung der Gerichtsbarkeit, das zieht sich jetzt schon ein bisschen länger hin und das wird auch noch im Januar 2026 weitergehen. Es ist relativ schwer zu verstehen, was sich die Staatsanwaltschaft davon verspricht, aber warum soll ich mir darüber Gedanken machen? Ich bin einfach auf diese Kundgebung gegangen und habe mal einen der dortigen Teilnehmer gebeten, mir die Sache zu erklären und das ist, was er mir dazu gesagt hat. Hört selbst. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Wir stehen hier heute vor dem Gericht am Montagmorgen, dem Gericht in der Wilsnacker Straße in Tiergarten. Es findet ein Prozess statt, die Staatsanwaltschaft als auch ein bekannter rechtsradikaler Schläger namens Leander Schulz. Als Nebenkläger führen eine Klage gegen zwei Menschen aus dem antifaschistischen Spektrum. Es sind sehr ernste Vorwürfe im Raum. Es ist ein sehr merkwürdiger Verlauf des vergangenen Prozesstages. Die Überraschung war groß, dass das Verfahren nicht eingestellt wurde. Es wird weitergeführt. Es gibt eine Solidaritätskundgebung mit den beiden Angeklagten hier vor der Tür. Ich würde schätzen, ca. 80 Menschen stehen dort. Weitere sind im Gerichtssaal. Und ich habe jetzt einen der Demonstrierenden hier zu Gast. Hallo. Schönen guten Tag. Und erzähl uns doch bitte mal, was ist da genau los? Was ist das für ein Verfahren? Genau, es wird jetzt eine kurze, längere Geschichte. Also letztes Jahr im April, also April 2024, gab es eine Auseinandersetzung zwischen drei Antifaschisten und dem Neonazi-Kader vom Dritten Weg, Leander Schulze. Dabei wurden die Antifaschisten niedergestochen, hatten schwerste Verletzungen, Hand, Brustbereich, Oberschenkel und mussten im Krankenhaus operiert werden. Wie jetzt so häufig bei solchen Auseinandersetzungen ist die Polizei sich sehr schnell sicher, dass die Antifaschisten Schuld tragen. Es gab Hausdurchsuchungen, die Staatsanwaltschaft hat alles versucht, die beiden in U-Haft zu bringen. Glücklicherweise gab es dann nur Meldeauflagen und jetzt läuft eben das Gerichtsverfahren gegen die Antifaschisten und nicht gegen den Neonazi. Das war der Stand vor dem Verfahren und die Staatsanwaltschaft hat einfach ihr einseitiges Ermittlungskonstrukt durchgezogen. Also von der Anklage, da wurde nicht mal erwähnt, dass die Antifaschisten verletzt wurden. Irgendwie ganz klar denen das Messer zugeschrieben und mindestens für die Staatsanwaltschaft war dann wohl der erste Prozesstag eine große Überraschung, wo der Neonazi Leander Schulze gesagt hat, er hat das Messer gezogen, er hat zugestochen und im Grunde selbst die Tat zugegeben. Das war am letzten Montag, also vor einer Woche und du sagtest, die beiden Antifaschisten waren verletzt, gerade eben war eine Grußbotschaft hier auf der Kundgebung von ihnen zu hören, wo sie nochmal beschrieben haben, wie es ihnen eigentlich ergangen ist. Magst du uns dazu was sagen? Genau, also wie gesagt, beide sind im Krankenhaus gelandet. Eine Person Stiche im Brustbereich und Oberschenkel. Wer sich so ein bisschen auskennt, wenn die Hauptarterie im Oberschenkel getroffen wird, ist man in 4 Minuten tot. wir müssen davon ausgehen, dass Schulze gewusst hat, was er da tut. Die Person saß eine Zeit lang im Rollstuhl. Eine andere Person bis heute Probleme mit der Hand, also immer noch nicht wieder komplett ausgeheilt. Und natürlich ein traumatisierendes Erlebnis, von einem Nazi niedergestochen zu werden. Besagter Leander Schulze ist noch relativ jung, in Mitte der seiner 20er Jahre. Woher kommt seine genaue Kenntnis, sein Training, seine Erfahrung? Also Schulze noch jung, aber schon lange aktiv. Früher bei den jungen Nationalisten, der Jugendorganisation der NPD, dann irgendwann rüber gewechselt zum Dritten Weg bzw. der NRJ und da jetzt bei jeder Veranstaltung mit dabei und trainiert Kampfsport in Pankow beim TSC Preußen, wie er auch letzten Montag im Bericht zugeben musste. Und angeblich machen sie da nur Boxtraining, aber man hat auch erkannt, mit Boxen kennt er sich überhaupt nicht aus, also muss davon ausgegangen werden, dass sie das als Tarnung nutzen und dafür ihren Straßenkampf trainieren. Das ist insofern überraschend, weil es ja am 2024 auch starke Auseinandersetzungen darum gab, dass Neonazis diese bezirklichen Sportanlagen nutzen. Und es ist ja auch ein Trainer des Vereins dort verantwortlich und zuständig für das Training. Magst du uns dazu kurz was sagen? Genau, also seit, ich glaube sogar schon länger, gibt es auch eine Kampagne dagegen, weil klar ist, okay, da trainieren Neonazis den Kampfsport, das heißt Angriff auf politische Gegner und alle Menschen, die ihnen nicht gefallen. Der Bezirk hat das Nutzungsrecht, der Bezirk könnte dem Verein einfach die Nutzung untersagen. Angeblich wollten sie das auch mal, haben sie aber nicht gemacht. Stattdessen hat dann die CDU so ein bisschen mit dem Trainer geklüngelt, der dann gesagt hat, so ja, er würde die Leute dann mal ausschließen vielleicht. Das ist auch nicht passiert. Also im Grunde wieder eine Aneinanderreihung aus politischer Untätigkeit und staatlichem Gewährenlassen von Neonazi-Strukturen. Hier wurde vorhin durchgesagt, dass zweimal die Woche montags und mittwochs abends dort in der Rennbahnstraße Faschisten trainieren und das alles mit bezirklicher Duldung letztendlich hier in Berlin werden. Solche Aktionen, wurde zumindest in dem Beitrag gesagt, solche Aktionen wie gegen die beiden Antifas, die dort niedergestochen wurden, sportlich vorbereitet. Okay, ich möchte dich nochmal fragen, wie schätzt ihr denn jetzt den weiteren Verlauf ein? Weil es gab ja einen Antrag, dass das Verfahren eingestellt wurde, eingestellt würde, weil hier offensichtlich eine Täter-Opfer-Umkehr in der Anklage stattgefunden hat, aber dem ist ja nicht stattgegeben worden. Was denkst du, was jetzt in nächster Zeit passieren wird? Wir müssen leider davon ausgehen, dass der Verfahrensausgang komplett offen ist. Ich meine, es ist immer noch ein deutsches Gericht, da kann man nie drauf vertrauen. Und besonders erschwerend kommt hier hinzu, dass die Staatsanwaltschaft, insbesondere in der Person Detmar, der hier der leitende Staatsanwalt ist, einfach einen absoluten Verurteilungswille hat. So, der wollte die beiden Antifaschisten im Vorfeld, weil er dieses Verfahren eigentlich ans Landgericht bringen, mit der Begründung, er geht davon aus, dass sie mindestens 4 Jahre Haft bekommen. Und auch als dann der Nazi gesagt hat, ja, er hatte das Messer, hat ihn das nicht von seiner Linie abgebracht. Also es ist leider zu befürchten, dass der Staatsanwaltschaft alles versuchen wird, um die Antifaschisten weiter zu kriminalisieren. Noch ein Wort hier zu der Solidaritätskundgebung. Es ist ja jetzt schon die zweite. Letzten Montag gab es auch sehr früh morgens um 8.30 Uhr vor dem Gericht eine breite Unterstützung für die Angeklagten. Und gibt es weitere Informationen, zum Beispiel im Internet oder so, wo Hörerinnen und Hörer sich informieren können, sich vielleicht auch einbringen und beteiligen können? Jetzt ganz aktuell erstmal nicht, also weil wir haben uns auch als Vorbereitungsgruppe quasi erst gegründet, um die Angeklagten hier zu unterstützen. Und an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank an irgendwie die Leute, die irgendwie das letzte Mal hier waren, die jetzt hier sind. Es ist mega geil zu sehen, dass man morgens in Moabit bis zu 150 Leute auf die Straße bringen kann. Das gibt auf jeden Fall super viel Kraft. Es wird auf jeden Fall im Nachgang noch Veröffentlichungen geben auf Indymedia, auf Contrapolis, wie das Verfahren ausgegangen ist, wie es weitergeht. In der Presse werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was lesen. Und sonst, wenn ihr euch für den dritten Weg mehr interessiert, guckt auf der Website vom ausdemweg.info. Da findet ihr eigentlich eine sehr gute Zusammenstellung über alles, was die Schweine so treiben. Dann wünsche ich viel Erfolg und vielleicht hören wir uns noch dazu nochmal wieder. Vielen Dank. Radioaktiv Berlin hat sich schon immer mit dem Schicksal des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal beschäftigt. In der vergangenen Woche hatten wir eine Schwerpunktsendung. Auch heute wollen wir etwas über ihn reden. Ich habe selber als Moderator teilgenommen an einer Kundgebung, die in der vergangenen Woche am 9. Dezember, das ist der 44. Haftjahrestag des Journalisten gewesen, in Berlin stattfand, parallel zu einigen anderen Veranstaltungen in verschiedenen anderen Ländern. Und ihr hört im Folgenden einige Mitschnitte von dieser Kundgebung und ich glaube, das erklärt sich von alleine. Ich muss das dann nicht weiter kommentieren. Hört selbst. When we shine that bright light, we will symbolically, literally and figuratively open the eyes of many. And there are guys walking around right now who have glaucoma, who have eye damage, who have lens damage, who have retinal damage due to diabetes, and all of that can be treated, can be cured, or at least held at bay for a pittance. You know, laser surgery is about $7,000, right? And we've been waiting 8 months. It could have been, you know, $1,000 a month on layaway and taken care of months ago, and it wouldn't be a problem, right? But when you wait, things get worse. And that, I think, goes back to the question of a medical model. We need to question the medical model. And, you know, the job of healthcare in these vast institutions amidst mass incarceration is not to make money for private companies, but to serve the health needs of men who cannot have their health needs served by anyone else. They shouldn't be profiteering. They should be serving the health needs of this aging population. And so when we shine that bright light, we will symbolically, literally, and figuratively open the eyes of many. With love, not fear, this is Mumia Abu-Jamal. Ja, herzlich willkommen. Ihr habt es gerade schon gehört. Mumia Abu-Jamal hat uns selbst ein wenig über seine Gesundheitssituation und die von anderen Gefangenen im US-Bundesstaat Pennsylvania erzählt. Wir werden das heute noch vertiefen. Mumia sitzt heute für ein untergeschobenes Verbrechen, genau heute an diesem Tag 44 Jahre in Haft. Kein einziger der angeblichen Beweise, dass er den Polizisten Daniel Faulkner erschossen haben soll, sind heute mehr haltbar. Im Gegenteil, die Last der Beweise, dass Mumia nicht der Täter war und entlastende Aussagen und Tatsachen gezielt aus seinem Verfahren 1982 herausgehalten wurden, ist erdrückend. Alle, wirklich alle, sind sich inzwischen einig, sollte Mumia ein neues Verfahren bekommen, wäre seine Freilassung der nächste logische Schritt. Und genau darum geben sich Polizei, Justiz und Politik in seiner Geburtsstadt Philadelphia alle Mühe, ein neues Verfahren zu verhindern. Dafür brechen sie ganz locker Grundrechte sowie die Verfassung des Bundesstaates Pennsylvania. Und diese Arroganz der Macht, die lassen wir natürlich nicht unwidersprochen. Mumia Abu-Jamal war vor seiner Verhaftung und ist es bis heute ein Journalist und er sollte mundtot gemacht werden. Das ist den Herrschenden in Pennsylvania und den USA nicht gelungen. Als Autor von inzwischen 11 Büchern hat er nicht nur zahlreiche Analysen schwarzen Lebens und Überlebens in den USA oder über die massenmörderische Kolonialisierung in den Amerikas geliefert, sondern vor allem auch tiefe Einblicke in und praktische Vorschläge zur Abschaffung von Gefängnissen in den USA zur Verfügung gestellt. Es ist bestimmt kein Zufall, dass er unter den über 2 Millionen Gefangenen in den USA zu den häufigst gelesenen Autorinnen und Autoren gehört. Dabei ist seine Stimme, The Voice of the Voiceless, erstaunlicherweise auch weit über die Isolation seiner Haft, weit über die Grenzen der USA hinaus bis nach Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa gedrungen. Nach 44 Jahren Haft und zahlreichen Etappen im Kampf um seine Freiheit sind noch immer länderübergreifend Proteste für seine Freiheit auf der Welt. Ich nenne mal ein paar Beispiele nur aus dieser Woche. Am letzten Mittwoch waren Menschen in Paris vor der US-Botschaft. In London beginnt es in einer Stunde ebenfalls ein ähnlicher Protest wie hier. Das gleiche in Bern um 19 Uhr, Bern in der Schweiz, oder in Mexico City. In Pennsylvania ist heute der letzte 4 Kilometer lange Abschnitt des langen Marsches für Mumia. Da sind seit 12 Tagen Menschen von Philadelphia ins ländliche Frackville gelaufen, da wo das Gefängnis ist, in dem Mumia Abu Jamal festgehalten wird. Und sie werden heute mit einer sehr großen Demonstration und unter anderem auch Gewerkschaftsdelegationen aus Französisch-Guyana und Frankreich zusammen, gemeinsam dort vor dem Gefängnis ankommen, Mumias Freiheit fordern. Ich werde gleich mal einen Auszug aus einer Pressemitteilung vorlesen in Englisch, die sie gestern zu dem Anlass herausgebracht haben, wenn ich sie denn jetzt finde. Ja, hier habe ich sie. Also es ist ein Auszug. The March for Mumia is a 12-day mobilization demanding freedom for journalist and political prisoner Mumia Abu Jamal and calling attention to the systemic crisis of elder abuse, medical neglect and political targeted incarceration. On December 9, participants will present a list of demands to the facility's superintendent, Bernadette Mason. Mumia, who is 71 years old, suffers from chronic health conditions, including heart disease and vision loss, worsened by what his family and supporters describe as medical neglect by the Pennsylvania Department of Corrections. Jamil Abdullah Al-Amin, formerly known as Black Power activist H.Rap Brown, following complaints of elder abuse and medical neglect by his family and supporters, died this year on November 23, after 23 years in prison for a crime he did not commit. Al-Amin's and Mumia's conditions reflect the broader crisis of this country's aging prison population amid decades of medical neglect, as our brothers and sisters behind bars are routinely denied adequate care and proper food. The march seeks to highlight these abuses and demands an end to the systemic neglect of elderly and sick incarcerated people across the US and the immediate release of Mumia Abu Jamal and other political prisoners. Also, das ist eine Pressemitteilung von den Menschen, die jetzt seit 12 Tagen diesen Marsch machen, von Philadelphia halt. Und sie sagen, dass sie wegen der systematischen Vernachlässigung medizinischer Belange und der schlechten Behandlung, die gerade ältere Gefangene ausgesetzt sind und auch Leute, die politisch verfolgt werden und als politische Gefangene einsetzen, diesen Marsch machen, dass sie ein Ende fordern von dieser schlechten Behandlung. Sie bringen Mumias Beispiel, er ist 71 Jahre inzwischen alt, er hat eine chronische Herzkrankheit, er hat vor kurzem 3 Bypässe bekommen, für die wir ziemlich lange kämpfen mussten, dass er überhaupt operiert wurde. Er hat Sichtverluste, sein eines Auge wäre fast erblindet, auch dafür mussten wir sehr viel streiten, damit er diese vergleichsweise günstige und einfache OP bekommen hat. Und ein ähnliches Schicksal hat Jamil Abdullah Al-Amin erlitten. Er ist gestorben am 23. November. Al-Amin war in den 60er Jahren als H.Rap Brown bekannt. Viele von euch werden, die sich mit der Geschichte der Black Panthers auseinandergesetzt haben, seinen Namen vermutlich mal gehört haben. Er war auch immer noch im Knast und er ist am 23. November diesen Jahres gestorben, aus genau denselben Gründen, die Mumia und so viele andere ältere Gefangene plagen. Er wird einfach medizinisch nicht versorgt, ja. Und der Marsch will das eben dann Licht drauf werfen und er fordert ein Ende dieser systematischen Misshandlung von alten und kranken Gefangenen überall in den USA und er verlangt auch die sofortige Freilassung von Mumia Abu Jamal und anderen politischen Gefangenen. So, und das ist eigentlich im Kern, warum wir heute hier sind, am 44. Haftjahrestag von Mumia. Wir wollen diesen Ruf aufgreifen und auch hier in Berlin laut und deutlich erklingen lassen vor der Vertretung der USA hier in meinem Hintergrund. Werden die bestimmt das ein oder andere mitschneiden und deswegen möchte ich ihn laut und deutlich mit auf den Weg geben. Brick by brick, wall by wall, free Mumia, freedom all, brick by brick. Wall by wall. Wall by wall! Free Mumia! Free them all! In dem gerade vorgelesenen Pressemitteilung geht es auch um 2 weitere Dinge, die eigentlich schon seit 2 Jahrhunderten Kernbestand des Abolitionismus in den USA sind. Nachdem die Sklaverei formal abgeschafft wurde und unheimlich viele Erfolge in der Bürgerrechtsbewegung errungen werden konnten, geht es im aktuellen Abschnitt des Abolitionismus um ein Ende der Masseninhaftierung und der Gefängnisindustrie sowie der, also die Gefängnisindustrie ist ja die aktuelle Form der Sklaverei, in die sie sich gewandelt hat, sowie um das endgültige Ende des staatlichen Mordens an Menschen aus dem unteren Drittel der Vereinigten Staaten, nämlich um die Abschaffung der rassistischen und auch sehr klassistischen Todesstrafe. Und darüber soll es heute auch hier was zu hören geben. Und dann hören wir auch noch Gäste, und zwar von der Roten Hilfe und von der Vorbereitungsgruppe zum diesjährigen Silvester zum Knast-Demo. Und die werden uns heute was erzählen. Und ich freue mich als erstes, jemanden ankündigen zu können, die uns was zur Masseninhaftierung und zum Widerstand von Gefangenen in den USA erzählt. Zur Sklaverei und dem Widerstand in den USA. In den bürgerlichen Geschichtsbüchern wird das Ende der Sklaverei in den USA auf 1865 datiert. Noch immer sind sich nur wenige bewusst, dass schon der damals erlassene 13. Verfassungszusatz zur Abschaffung der Sklaverei diese auch gleich wieder eingeführt hat. Allerdings sind versklavte Menschen seitdem nicht mehr im Besitz von Privatleuten, sondern sie gehören dem Staat, der sich bis heute das Recht herausnimmt, sie sämtlicher Grundrechte zu berauben, auszubeuten und zur Gewinnsteigerung an Konzerne zu vermieten. 2024 waren über 2 Millionen Menschen in den USA eingesperrt und bei ansteigender Tendenz. Weitere ca. 5 Millionen unterliegen staatlicher Aufsicht und haben so gut wie keine BürgerInnenrechte mehr. Kaum ein anderes Land der Erde kommt auch nur annähernd auf ähnlich hohe Inhaftierungsraten wie das sogenannte Land of the Free, das vermeintliche Land der Freien. Denn die USA bezeichnet sich gern selbst so. Beinahe alle Gefangenen haben keine finanziellen Mittel, um sich vor der Justiz angemessen zu verteidigen. Circa 97% der jetzigen Gefangenen wurden sogar ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis gesteckt. Denn sie wurden durch Plea Bargains oder die Three-Strikes-Regeln eines Verfahrens beraubt. Auffällig dabei ist, dass der größte Teil der Gefangenen People of Color sind, vorwiegend AfroamerikanerInnen, Hispanics, AsiatInnen und Indigene. Ein treibender Faktor der Masseninhaftierung ist der ökonomische Anreiz zur beinahe kostenlosen Abschöpfung der Arbeitskraft der Gefangenen in den staatlichen und privaten Gefängnissen. Sie ist genau wie ihre NachahmerInnen in Australien, Großbritannien oder der EU einer der wenigen Standortgaranten gegenüber der outgesourcten Billiglohnproduktion. Die Masseninhaftierung in den USA ist in ihrem Ausmaß nichts anderes als die Fortsetzung der Sklaverei unter anderem Namen. Innerhalb und außerhalb der Gefängnisse steigt jedoch der Widerstand gegen diese Rechtlosigkeit und eine Gesellschaft, in der Menschen ohne Teilhabe versklavt werden können. Die US-Gefängnisindustrie erwirtschaftet Milliardengewinne mit dieser Ausbeutung von Gefangenen. Jedoch sieht sie sich seit 2010 zahlreichen Streiks und Aktionen zur Abschaffung der Sklaverei gegenüber. In Kalifornien, Texas, Alabama, Georgia, Pennsylvania, New York, eigentlich überall, beteiligten sich Zehntausende von Gefangenen an diversen Arbeitskampfformen. Seit 2016 ist die zentrale US-weite Forderung der kämpfenden Gefangenen von innerhalb der Haftanstalten die endgültige Abschaffung der Sklaverei. Organisationen, Angehörige und lokale Bündnisse unterstützen diese Kämpfe von außerhalb der Gefängnisse. Große Medien berichten seit 2018 kaum noch darüber. Trotz dieser Missachtung durch die drei marktbeherrschenden Konzernmedien in den USA gelingt es den Gefangenen, sich Gehör zu verschaffen. Lokale Ansätze haben sich in vielen Regionen der USA vertieft, sowohl bei der Strafrechtsreform, der Abschaffung von Zwangsarbeit, sie erfolgte bereits in 7 US-Bundesstaaten, der Verhinderung von neuen Gefängnisfabriken, dem Widerstand gegen die zutiefst rassistische und klassistische Todesstrafe oder Hungerstreiks und Boykottaktionen von Gefangenen selbst sind alltäglich. Selbst konservative PolitikerInnen kommen inzwischen nicht mehr umhin, sich sogenannte Strafrechtsreformen anzusehen und sie anzumahnen und die Streichung diverser Bagatellvergehen aus dem Strafkatalog zu fordern. In Kalifornien und Pennsylvania wurden Teile davon bereits umgesetzt.

our example. What does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. Forget about yourselves. Forget about your culture. Forget about your history and just buy. And just buy. Die unvergleichlichen Rage Against the Machine mit einem Konzert, ich glaube aus dem Jahr 2000, bin mir nicht ganz sicher, Freedom for Mumia, damals der Titel. Und wir machen weiter mit der Berichterstattung aus Berlin und zwar von der Kundgebung für die Freiheit von Mumia Abu Jamal an seinem 44. Haftjahrestag fand die vor der US-Botschaft statt, das war der 9. Dezember 2025. Es geht jetzt weiter mit einem Redebeitrag über die Todesstrafe in den USA. Hört selbst. In den USA geht es den Leuten ja deutlich schlechter als hier. Dort haben Faschisten bereits die Regierungsmacht übernommen. Es lässt sich etwas beobachten, was wir nach der Entwicklung der letzten 15 Jahre für unmöglich gehalten hätten. Aber es passiert wirklich. Seit dem Amtsantritt von Trump im Januar hat es ungefähr genauso viele Hinrichtungen in nur 5 verschiedenen US-Bundesstaaten gegeben, wie in den gesamten USA seit 10 Jahren nicht mehr. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht 1 bis 2 Hinrichtungen dort stattfinden. Diese Law-and-Order-Fetischisten, die selbst für ihre Interessen über Leichen gehen, gefallen sich gerade daran, die niedersten Gelüste, die mit der Todesstrafe verbunden sind, aus ihren Wahlprogrammen umzusetzen. Und sie richten wirklich massenhaft Gefangene hin. Und auch dazu haben wir einen Redebeitrag vorbereitet, denn wir können nicht über die Freiheit von Mumia Abu Jamal und anderen reden, ohne auf dieses finsterste Kapitel der USA einzugehen. Wir fordern die Abschaffung der Todesstrafe überall. Albert Camus verfasste bereits 1955 den Essay »Die Guillotine – Betrachtungen zur Todesstrafe«. Er setzt sich in dem Essay mit dem Argument auseinander, die Todesstrafe hätte eine abschreckende Wirkung. Er erhebt starken Zweifel an der Abschreckungswirkung. 3 wesentliche Gegenargumente führte er hierbei an. Zitat: Erstens, glaube die Gesellschaft selbst nicht an den Abschreckungseffekt. Zweitens, gibt es keinen Beweis dafür, dass Menschen, die den Entschluss zum Morden gefasst haben, sich durch die drohende Todesstrafe von ihrem Vorhaben abbringen ließen.

in USA und vor allen Dingen im Bundesstaat Pennsylvania auseinandergesetzt hat. Also diesem unsäglichen, lebenslänglich ohne Bewährung, wie das Beschönigen formal juristisch genannt wird und wie es relativ einzigartig ist in sogenannten Demokratien. Es ist einzigartig. Hört euch das an. Das ist eine Sache, der nicht nur Mumia Abu-Jamal, sondern hunderttausende anderer Menschen in den USA auch unterliegen. Ich hatte es ja jetzt schon mehrfach angedeutet, dass es in den USA ein gigantisches Problem gibt mit älteren Gefangenen, die eben nicht medizinisch versorgt werden. Kritikerin dieser Praxis, also offiziell heißt dieses lebenslänglich ohne Bewährung, life without parole. Praktisch heißt es aber death, oder so nennen es jedenfalls die Kritikerinnen dieser Praxis, death by incarceration, also Tod durch Einkerkerung. Und da wollte uns auch jemand noch was zu erzählen. Hallo. Tod durch Inhaftierung, death by incarceration, DBI. Stop elder abuse. Stoppt die Misshandlung alter Menschen in Gefangenschaft. Vom 28. November 2025 bis heute findet in Pennsylvania ein Marsch gegen DBI und Elder Abuse statt, der am Gefängnis in Frankville endet, in dem Mumia Abu-Jamal gefangen gehalten wird. DBI, Tod durch Inhaftierung, heißt eingesperrt sein, bis man stirbt, meist ohne menschenwürdige gesundheitliche Versorgung. Kampagnen gegen das Wegsperren bis zum Tod und für ein Recht auf Hoffnung gibt es in den USA und der Türkei, die Masseninhaftierung anwenden. In den USA sind zurzeit über 2 Millionen Menschen inhaftiert und in der Türkei über 400.000 Menschen. In den USA wird eine lebenslange Haftstrafe bis zum Tod auch häufig für Vergehen ohne Gewaltanwendung, wie zum Beispiel Drogenbesitz, verhängt. Schätzungen ergeben in den USA weit über 200.000 lebenslang Inhaftierte, das heißt lebenslang bis zum Tod und lebenslang mit theoretisch möglicher Verhaftung, die in der Regel jedoch verwehrt wird, da die Anforderungen nicht erfüllbar sind und auch oft politischer Druck eine Entlassung verhindert. Über 200.000 Inhaftierte in den USA haben somit praktisch keine Chance, in Freiheit zu sterben. Über 60.000 der lebenslang Inhaftierten sind über 55 Jahre alt, oft mit schweren gesundheitlichen Problemen, die in Gefangenschaft nur unzureichend behandelt werden. Sie warten auf einen qualvollen, einsamen Tod. Lebenslang bis zum Tod wurde in den USA als humane Alternative zur Todesstrafe gerechtfertigt, aber letztendlich tötet der Staat auch so nur langsamer und dafür für viel mehr Vergehen oder auch nur die Unterstützung solcher Vergehen. Ein großer Erfolg der Anti-DBI-Bewegung war es, als 2012 das Verfassungsgericht der USA die damals gängige verpflichtende Verurteilung zu lebenslang bis zum Tod für Kinder unter 18 Jahre für verfassungswidrig erklärte. Es dauerte jedoch noch weitere 4 Jahre, bis das Gericht feststellte, dass dies auch rückwirkend für bereits verurteilte Kinder gilt. Aufgrund der erfolgreichen Kampagne konnte als einer von vielen 2018 auch der heutige Anti-DBI-Aktivist Salim Holbrook freikommen, der heute im Abolitionist Law Center tätig und im Januar in Berlin ist. In Pennsylvania hat zurzeit die Gesetzesinitiative HB 150 gute Chancen auf Verwirklichung, die es Gefangenen mit dauerhafter medizinischer oder psychischer Beeinträchtigung aufgrund ihres Alters generell erlauben soll, medizinisch begründete Entlassung zu beantragen. Der Antrag muss dann vom zuständigen Ausschuss in festgesetzter Zeit bearbeitet werden. Hürden für eine Anerkennung sind wesentlich geringer als bisher. Wir unterstützen die aktuellen Kampagnen gegen DBI und Elder Abuse. Es gibt ein wachsendes Bestreben, auch in Deutschland Inhaftierung bis zum Tod auszuweiten. Die Abschiebung von Menschen in Folter und DBI ist ein aktives Projekt der aktuellen deutschen Regierung. Kampf dem Gefängnissystem. Fight Elder Abuse. Free Mumia, free Mauer, free them all. Bei Break! Wall by wall! Free Mumia! Free them all! Break by break! Wall by wall! Free Mumia! Free them all! Liebe Genossinnen, liebe MitstreiterInnen, liebe PassantInnen, ich grüße euch im Namen der Roten Hilfe Berlin. Heute ist leider der 44. Haftjahrestag von Mumia Abu Jamal. Das ist kein Tag zu feiern, sondern unsere Wut auf die Straße zu tragen. Seinen lebenslangen Widerstand zu würdigen und anzuerkennen, dass Mumia Abu Jamal ein politischer Gefangener in den USA ist. Wer innerhalb des Knastes, auch in Deutschland, eine klare Haltung bewahren kann oder gar im Knast eine entwickelt und auch nur für die kleinsten Verbesserungen kämpft, erlebt Schikane und Repression. Knast oder auch nur die bloße Androhung des Wegsperrens ist eines der stärksten Repressionsmittel des Staates. Dadurch versucht der Staat, Linke und emanzipatorische Bewegungen zu brechen. Die inhaftierten GenossInnen sollen zur Aufgabe ihrer politischen Identität gezwungen werden, sowie die kämpferischen Gefangenen kleingehalten, um den repressiven Anstaltsfrieden zu wahren. Mumia sagt, der Knast ist ein Angriff im Sekundentakt auf die Seele, eine tägliche Erniedrigung des Selbst, ein bedrückender Schirm aus Stahl und Backstein, der Sekunden in Stunden und Stunden in Tage verwandelt. Gegen die Knäste der Herrschenden hilft Solidarität. So Daniela Klette. Solidarität lässt die Sonne aufgehen und damit die dunkelsten Stunden ertragen. Genauso wie wir durch die Kämpfe in den Knästen für unsere Kämpfe draußen Perspektiven gewinnen. Solidarität muss praktisch sein und im Alltag eingepflegt werden. Solidarität muss strömungsübergreifend sein, denn im Angesicht von Verfolgung und Kriminalisierung dürfen wir uns nicht spalten lassen. Bei allen Differenzen gilt, getroffen hat es einige, gemein sind wir alle. Freiheit und Glück für alle politischen Gefangenen und Gesuchten. Free Mumia, free them all. Draußen Feuerwerk, drinnen Gitter. Während Berlin auch dieses Jahr, das neue Jahr, mit Böllern und Sekt begrüßen wird, sitzen hinter den Knastmauern dieser Stadt Menschen in Isolation. Eingesperrt wegen Armut, der Kriminalisierung von Flucht oder Widerstand. Draußen wird gefeiert, drinnen herrschen Kontrolle und Repression. Knäste sind kein Ort der Gerechtigkeit. Sie sind Werkzeuge eines Systems, das Armut, Migration und Auflehnung kriminalisiert, weil es sie braucht. Auch das Patriarchat in seiner momentan kapitalistischen Form stützt dieses Zwangssystem. Polizei, Justiz und Knäste dienen der Aufrechterhaltung dieser Ordnung. Sie sollen einschüchtern und brechen. Repression trifft einige, aber ist eine Drohung an uns alle. Razzien, Ermittlungen, Polizeigewalt und Verhaftungen zeigen, der Staat fürchtet Solidarität und Widerstand. Unsere Antwort lautet: Solidarität statt Angst. Wir vergessen niemanden, der oder die eingesperrt sind. Ob wegen politischem Engagement, Flucht oder sozialer Not. Im Besonderen grüßen wir unsere Genossinnen und alle Kämpfenden hinter Gittern. Deshalb gedenken wir heute dem vor 44 Jahren inhaftierten Mumia Abu Jamal und fordern ein Ende rassistischer Polizeigewalt und Justizwillkür. Solidarität mit allen, die sich den staatlichen Angriffen widersetzen. Widerstand ist international. Weltweit kämpfen Menschen um Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit. Ihr Widerstand ist Teil des globalen Kampfes gegen Unterdrückung und für Selbstbestimmung. Wir stehen auch an Ihrer Seite. Deshalb, kommt mit uns an Silvester auf die Straße. Kommt mit Wut, Liebe und Entschlossenheit. Wir bringen unsere Stimmen, unser Feuer und unsere Solidarität vor die Mauern, damit die drinnen hören, ihr seid nicht allein. Gegen Knäste, Bullen, Grenzen und Kapital. Für eine solidarische Welt ohne Herrschaft und Strafe. Am 31. Dezember, 22 Uhr, U-Bahnhof Turmstraße. Laut, wütend, solidarisch und unversöhnlich. Radioaktivberlin.nostate.net ist unsere Internetadresse, wo ihr uns wiederfinden könnt. Tschüss.